Entschuldige, ich wollte dir nicht wehtun, aber du hast mich auch wirklich geheizt. Jetzt hast du genau die Pfannkuchen getroffen, jetzt klebt alles in meinem Gesicht, das ist unfair von dir, du bist eklig. Wenn jetzt jemand reinkommen würde, müsstest du dich schämen. Naja, das meiste ist ja nur noch. Wer ist das? Wer klopft da? Herein! Ja, schau her, Mathilde! Was ist denn das für ein Kauz? Ah, Friedrich! Mathilde, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Ist das schön, dich wiederzusehen. Das ist ja ein starkes Stück, ist das. Ich mich natürlich nicht störe. Ich war gerade hier in der Nähe, Mathilde, musst du wissen. Und ich wollte doch mal sehen, wie geht's denn meiner kleinen Mathilde? Das wäre doch mal, ach, bist du groß und scheu geworden. Das ist ja wirklich ein starkes Stück, dass du noch so leben tust. Und überhaupt, ich meine, wer ist das? Ist das deine Tochter? Ja! Meine Tochter? Das ist meine Schwester, Doris! Wer ist das? Auf jeden Fall kein Verwandter, die würde ich ja wohl auch kennen. Wer ist das? Ich heiße Friedrich. Das hab ich schon gemerkt. Wer bist du? Ich meine, woher kennt ihr euch, hä? Bloß keine Eifersucht, nur weil ich so einen tollen Typen kenne. Geht's? Oh, Mathilde, du bist noch immer so eine alte Schmeicheldepperton. Imoi, das ist ja, hast was zu essen? Ich hab grad unheimlichen Hunger. Du weißt, Bescheidenheit ist eine Ziere, doch weiter kann man ohne dich. Oh. Hier ist noch etwas Pfannkuchen, wenn du vielleicht... Wurscht, könntest du vielleicht etwas lauter reden? Man ist ja schließlich nicht von den Bergen. Ich meine, natürlich ist man von den Bergen, aber dort ist es nicht so schön. Also, ich hab jetzt Hunger. Oh, natürlich, wie unhöflich von mir, dir nichts anzubieten, mein Guter. Warte, ich geh gleich in die Küche. Ah, nun sind wir alleine. Freut mich. Ich geh mal ganz kurz weg. Ich muss noch was machen. Ja, tschüss. Also. Alter, das ist wirklich sehr hübsch, ihr. Muss ich mich direkt mal umschauen. Ei, da, nicht ein Bild. Ui, was steht denn da auf dem Tisch? Das Testament von Otto Karl. Wer ist das denn? Oh, von Heini? Oh, ich kenne ihn nicht. Ja, schön. Moment, ob Mathilde heiratet hat, das wäre ja ein starkes Stück. Schließlich bei ihr komme, um sie zu heiraten und dann zu beerben. Neu. Also, Mathilde, beeile dich! Ich hab Hunger! Ich setz mich schon mal hierher! Also, wirklich? Hier kommt das Essen! Ja, hier komm ich! Da bin ich! Friedrich! Darf ich dich wieder Freddy nennen? Oi, das ist natürlich eine Ehre für mich, dass du gleich wieder so anfängst mit meinem Lieblingskosenamen. Das ist auch nett. Aber ich freue mich auch schon so auf das Essen. Was hast du denn gemacht? Ich? Ja, du. Ja, Nierchen! Ei, das ist mein Lieblingsgericht. Schön, dass du dich daran noch erinnern kannst. Ei, lass mich hinsetzen. Schau, ja. Na, Bedienung, sag doch deiner Tochter, deiner Schwester, die soll da nicht so rumstehen. Die kann ja ruhig schon mal was auftun. Ich bin hier nicht das Dienstmädchen! Ja, sind sie nicht, das hat ja auch niemand behauptet, aber sie sind die Schwester und die Schwester muss ihre Schwester zur Hand gehen. Nee. Hol doch gefälligst selbst, du Ekel. Sacht sein. Wer, ich? Ja, lass dich hier bedienen von unschuldigen und freundlichen Menschen, die einfach von dir ausgenutzt werden. Jawohl, wer ist das überhaupt? Was ist das da für ein Trottel? Das ist Friedrich Envel, mein Ex-Freund. Wie, dein Ex-Freund? Bin ich einfach nicht mit der Freund. Das ist ja ein Ding, das hast du etwa schon einen anderen gehabt. Übrigens einen anderen. Ich hab ja vorhin schon Sachen rumliegen sehen. Das ist ja ein starkes Stück. Ich meine, wer ist dieser Ottokar Newton, hä? Dass du mich daran erinnern musst, dass ich das noch erleben muss, das Andenken meines Ottokars so zu schänden. Ottokar. Das wird doch der Mann von Doris. Ach, das ist natürlich was anderes. Ich dachte schon, das wäre Däumer gewesen. Aber das macht doch nichts. Ja, und genau. Und deswegen war Heini auch der Mann von Mathilde. Ne? Ei, du warst verheiratet. Na, das ist nicht so gut. Ich dachte, du warst mir treu die ganze Zeit. Die ganzen 20 Jahre. Ich war dir ja schließlich auch treu. Wirklich. Also, auf dich kann man sich auch wirklich nicht verlassen, Mathilde. Oh, 20 Jahre, das sind doch lange Zeit, musst du wissen. Man muss sich irgendwie ablenken. Naja, jedenfalls, sie sind ja jetzt tot. Ei, tot sind sie. Hast du von ihnen geerbt, hä? Bist du jetzt noch reicher? Ja. Ach, lass mich doch in Ruhe. das hat gut schmeckt. Also dich, also als Köchin bist du ja noch echt gut, wenn man so, da muss ich das schon sagen. Ach, fein hat es schmeckt wie damals vor 20 Jahren. Ja, aber meine Vorräte sind leider zu Ende, ich muss einkaufen gehen. Ja, kann ich mal bitte den Teller da wegnehmen? Ach, du musst einkaufen gehen? Du bist doch jetzt so reich doch. Dann gib mir doch mal einen Hunderter. Ja, dann kann ich bessere Sachen einkaufen. Ein Hunderter? Du musst mich ausnutzen. Kein Respekt mehr vor der eigenen Schwester. Einfach nur, du hast es nur auf mein Geld abgesehen. Aber ich hab doch jetzt gar nichts. Du hast die grüne Truhe. Ja, das ist eine Zeitung drin. Vielleicht kann man aus den Zeitungen auch noch was machen. Hier, Hütte. Nur wegen dir ist jetzt das ganze Geschirr runtergefallen. Das musst du jetzt bezahlen. Aber ich hab doch nichts. Nö, so ist das. Aha. Ja, dann geh doch mal einkaufen, Mathilde, wenn ihr alle schwelt, hä? Ah, doch, jetzt sind sie doch ein bisschen zu mir. Zu ihnen? Ich glaube, ich spinne. Ist mir schon wieder das Geschirr runtergefallen. Ah, doch, ich habe ich schon gesagt, dass sie eine ganz wunderbare Frau sind. Danke, danke. Sie erinnern mich. Habe ich schon gesagt, dass sie ein ganz ekliger Mensch sind? Ah, ich habe so eine Eingebung gehabt, wissen Sie. Ich habe mir gedacht, sie oder Keulen. Ich meine, wir wären doch ein gutes Paar. Du reichst, warum du lässt das dumme Geschirr liegen? Was haben Sie dagegen, Mie? Ich kann Ihnen schon einiges bieten. Ich könnte beide Urlaub machen. Wir wollen ganz schon in Neuschneeland. Zum Beispiel. Mit allem Komfort in einem schönen Restaurant. Und einer Dame wie Ihnen würde ich mich natürlich ganz anders gegenüber verhalten als dieser Mathilde, diese dahergelaufenen Waschfrau. Da haben Sie allerdings recht. Ja, nicht wahr, Mathilde ist doch ein Ekel. Dass so eine Persönlichkeit wie Sie ich überhaupt mit dieser Mathilde aushalten tue, das ist für mich ein Rätsel. Dass Ihr Talent mich doch gefördert werde. Ich kenne interessante Leute, die vielleicht noch etwas aus Ihnen machen, obwohl sie natürlich schon längst etwas sind, die natürlich noch was aus Ihnen machen können. Das ist doch so ein Talent wie Ihres, das darf nicht ungenutzt bleiben. Sie sind eine große Künstlerin, ich sehe das. Na, wollen Sie vielleicht noch ein bisschen Buttermilch? Buttermilch, mein Lieblingsgetränk. Trinke Sie auch gerne Buttermilch? Ja, sehr gerne. Mögen Sie Menschen, die Buttermilch trinken? Ja, kann ja, ich mal dann noch her damit. Wie fehlender Ton? Ah, macht nichts. Ey, verdammt, das ist mir das Glas runtergefallen. Das war schon macht nichts, der Boden ist sowieso jetzt schon dreckig genug. Ja, naja, ich habe jetzt sowieso nicht den richtigen Nerv zu Buttermilch. Na, wie steht's denn nun mit dem Speider? Wir könnten doch ein paar Pläne machen. Ich könnte sie interessante Leute vorstellen. Und sie könnte eine große Künstlerin werden, obwohl sie es ja schon sind. Aber sie könnte Verehrer kriegen, Fans und überhaupt, sie könnten so viel, wenn sie nur wollte. Ja, ließe sich vielleicht überlegen, aber im Moment habe ich noch was anderes zu tun. Ich muss mir noch einen Chauffeur mit einem Rolls-Royce kaufen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich muss gerade zum Telefon. Ja, da bin ich ja wirklich an die richtige Frau gerade. Ich muss mich nur ein bisschen besser bei ihr einschmeicheln. Aber das werde ich schon schaffen. Ja, also wirklich. Für mich ist das ja kein Problem. Wie tief bin ich gesunken? Ja, gar keine Lust zum Aufholen. Ich! Hallo Doris! Hallo Mathilde! Ich muss dir was sagen! Was ganz Tolles! Dein Ex-Freund da! Mein Freund ist nicht mein Ex-Freund! Ist doch egal! Friedrich. Dieser Friedrich! Er ist einfach Freddy. Vollkommen freundlich zu mir! Freundlich Friedrich! Also, das ist wirklich toll! Er hat mir vorgeschlagen, ich könnte mit seiner Hilfe Popstar werden! Popstar? Ja! Du? Ja, so ist es! Und deswegen werde ich mit ihm bald nach Neuschneeland fahren und werde dort eine Single aufnehmen! Ist das nicht schön? Welch eine super Idee! Ah, ist das fein! Werde ich Popstar verdiene noch mehr und werde noch reicher! Nee. Und dann darfst du zugucken, wie ich berühmt und bekannt werde und in die Geschichte eingehe! Als beste Kosselstoner-Sängerin! Du willst mir das antun? Ja, er ist einfach freundlich! Ach, du hattest früher einen guten Geschmack, aber jetzt ist es leider mein Geschmack. Tschüss! Wie ist das so beim Aufruf? Das ist noch Musik, ist das. Hey, hallo Deutsch. Was höre ich denn da? Hört sich gut an. Was ist das? Dash ist eine neue Gruppe. Die macht jetzt ganz große Karriere. Neuschneeland. Und überhaupt in Calgary hat sie große Erfolge und in den Lapland-Staaten. Oh, ist überhaupt Erfolg. Nur im Cobblestone noch nicht so. Wie gefällt es dir? Das finde ich toll. Wirklich gute Musik. Hab selten so ein hübsches Liedchen gehört. Ja, also du hast wirklich tollen Geschmack. Ja. Ja, und ich mit meinem guten Geschmack. Ich hab sofort erkannt, dass du was kannst. Ich mach ein Star aus dir. Du bist ja so begabt. Das ist schön. Ich wollte nur sagen, der Staub ist jetzt weg, Doris. Danke. Findest du diese Musik nicht auch toll? Nein, ich finde sie nicht toll. Das ist meine absolute Lieblingsgruppe. Und du, liebe Schwester, hast noch neulich über diese Musik gelästert. Oh, die Geschmäcker, es kommt natürlich oft vor, dass man seinen Geschmack ändert. Und ich habe das gerade gemacht, ja. Sie ist eher reifer geworden in ihrem Musikgeschmack, Mathilde. Wie wäre es, wenn du noch ein bisschen Staubwische gehen würdest, eh? Puh! Ich werde schon sehen! Ich werde auch ganz groß rauskommen! Ich hab's mir nicht überlegt! Ich will auch ein Star werden! Puh! Viel Spaß, Mathilde! Also die ist wirklich in den 20 Jahren nicht gescheiter geworden, wie ich sie nicht sehe habe. Naja. Man sagt ja, man lernt dazu. Sie wohl nicht. Neu, wir sollten jetzt ein paar Pläne für dich machen. Wir könnten auch schon ein bisschen komponieren. Ich muss dich nämlich demnächst einem bedeutenden Mann vorstellen. Ein Mann von einer Plattenfirma namens Käse Audio. Die ist alles sage. Also die hat den Cobblestone-Markt in der Hand und die hat auch den neuschneeländischen Markt in der Hand. Der muss ich dir vorstellen. Der heißt Maximilian, das ist ein guter Freund von mir. Alter, mit dem kommen wir bestimmt weiter. Du wirst so sehen, immer ein Star aus dir. Freut mich schon, aber wer macht die Musik für mich? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht die ganze Musik machen. Das mache Synthesizer, meine Liebe. Die Technik ist ja schon weit fortgeschritten. Na, mal sehen. Du brauchst gar nichts mehr zu machen, du brauchst nur noch zu singen. Und wann fahren wir nach Neuschneeland? Bitte, ich verstehe dich nicht. Ey, wann fahren wir nach Neuschneeland? Sage dir, ich gehe jetzt gleich Tickets besorgen, dann kann ich dir sagen. Ja, okay. Aber erst müssen wir noch zu diesem Maximilian, der wohnt hier in der Nähe, in Langley. Also, lass mich noch ein bisschen der schönen Musik lauschen. Hier ist es, Doris, komm rein. Maximilian, ach Junge. Ach, du bist es, Friedrich. Das finde ich ja gut, dass du mich mal besuchst. Und wen hast du denn da? Das ist mein neuester Schützling, ist das. Ja, nun sag doch mal was, Doris. Ja, ja. Sie ist einfach begabt und ich finde, ihr Talent dürfte wirklich nicht ungenutzt bleiben. Hm. Und deswegen dachte ich natürlich gleich an dich. Ach so, also du meinst, ich sollte einen Song mit ihr produzieren, meinst du? Du bist ja so ziemlich der Boss von Käse Audio und ich meine, da könntest du doch arrangieren, dass sie ein Single aufnimmt und wenn das ein Hit wird, dann eben noch eine kleine LP oder noch ein Maxi-Single, dann noch eine Single ausstoppelt. Jedenfalls, ich hab da schon ganz meine Pläne. Klingt sehr ambitioniert und vielversprechend. Ich schau mal nach, ob ich irgendwie noch Zeit dafür hätte. Dein größtes Aufnahmestudio ist in Neuschneeland, nicht wahr? Ja, dort würde ich das dann auch machen. Ich bin darauf geregt. Also, wie ich das so sehe, hier in meinem Kalender könnten wir übermorgen losfahren. Ja, sag doch, ob ihr das Porsche. Ja, mir passt alles, ja. Sie ist sonst nicht so wortfaul, sie ist nur so aufgeregt, muss ich wissen, Maximilian. Das ist absolut verständlich. Dann werde ich euch also die Tickets für übermorgen besorgen. Ja, das ist nett. Wir treffen uns dann am Hafen. An welchem Hafen? An dem von Liming oder von Hall? Von Liming. Müssen wir wieder 2 Stunden mit dem Zug fahren. Wie gehst du eigentlich mit deinem zukünftigen Star um? Ach ja, da wollte ich dich noch was fragen. Hättest du eine Idee für einen Künstlername für unsere gute Doris? Doris kann sie unmöglich heißen. Der Name ist zu alltäglich. Und dieses bezaubernde Fräulein hier ist auf jeden Fall eine Ausnahmeerscheinung. Wie charmant. Vielen Dank. Also, es wären noch mehrere Namen vakant. Da wäre zum einen Diane. Aber wir bräuchten auch mal wieder was mit P. Mit P hatten wir schon sehr lang kein Star mehr. Petra vielleicht. Na, Petra, sieht doch hässlich an. Allerdings. Entschuldige doch, ich hab dir nur laut gedacht. Also wirklich, Friedrich. Will ich mal was dazu sagen darf, wie wär's mit Priscilla, hä? Den Namen fand ich schon immer mal ganz gut. Und da wir gerade bei P sind, Priscilla ist doch ein hübscher Name. Nun, mir steht's gar. Was sagst du zu Max? Ja, Priscilla scheint tatsächlich ein recht brauchbarer Künstlername für deine Doris zu sein. Priscilla Green, nein. Priscilla, Tree, Baum? Baum? Oh, entschuldige, ich dachte vielleicht Priscilla I irgendwie. Nein, ist es egal. Ist es... Priscilla Green. Priscilla Green, irgendwie ist das zu gut. Baum. Was Baum? Ich dachte, du wolltest den Baum nicht nehmen. Greenbaum. Greenbaum. Priscilla Green. Hm. Ist das komisch. Oh, Greenbaum. Du willst Greenbaum heißen. Aber Doris, ist das nicht einfach schlepperter Name? Also so schlecht ist er wirklich nicht. Priscilla Greenbaum. Naja, mir soll's egal sein. Sag was, Doris. Ja, also ich bin mit allem zufrieden, ja. Gut, dann fahren wir wieder zurück nach Hall. So, aber könntest du, mein lieber Maximilian, die Tickets nicht von Hall aus lösen? Das wäre angenehmer für uns. Ja, ja, gerne. Das mache ich für euch. Ich habe jetzt aber auch noch was anderes zu tun. Du bist auch viel beschäftigter Mann. Wir gehen auch schon wieder. Komm doch, ich hab doch gesagt. Wir haben hier. Ja, ja, Wiedersehen, Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss, Mathilde! Ach, und dieser Regen ist ja wirklich, das klebt alles! Bitte geh mir doch ein Schief, mein Gott, mach doch nicht so ein. Ja, tschüss, Mathilde, tschüss! Tschüss! Dieser Regen! Dieser Regen, was für ein böses Omen! Ja, wann soll ich vorbeikommen? Ja, das passt mir. Und ich soll mein Demo-Band mitbringen? Gut, mach ich. Und das passt dir auch wirklich? Ja, gut. Bei dem Namen Miss Elaine soll das übrigens bleiben. Ich finde diesen Namen gut. Ich werde bestimmt eine gute Podkarriere unter ihm machen können. Ja, ist gut. Ja, ich grüße meine Schwester. Ja, gut. Tschüss. Oh, in diesem Studio arbeitet ja schon jemand. Da, ja, die Gruppe da hinter der Glaswand. Die werden nicht bei der Aufnahme stören. Alles isoliert hier. Na, ja, Doris, ich hasse dir deinen Text, deinen schwierigen Text schon auswendig gelernt. Das klingt doch gut, Karsch. Also wirklich, so schwierig ist er wirklich nicht. Das kannst du wirklich nicht behaupten. Das sind nur 4 auf 5 Wörter. Ist ja toll, dass mir das alles so leicht fällt. Naja, ich doch, da will ich wohl keinen Fehler machen. Ich bin nur so aufgeregt, hey. Ja, wo haben wir denn jetzt das Band mit dem Instru, mit der Spums? Ach, das war ja kein Band. Nun mach dir da mal keine Gedanken. Das machen die Studiotechniker für uns. Tontechniker, bitte das Mikrofon runterlassen. Oh. Nicht so weit. Verdammt, nochmal. Ich habe das Gefühl, Cash Audio ist doch keine so tolle Firma. Da täuschst du dich, mein lieber Friedrich. Könnt ihr mal zur Probe jetzt das Instrumentalband abfahren? Wie ist das denn? Das ist dein Lied, das haben wir doch noch zusammen komponiert. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ist klar, okay. Können wir jetzt rausgehen, Friedrich? Was? Ob wir jetzt aus dem Studio rausgehen, damit sie hier ungestört singen kann und wir keinen Lärm machen. Gut, gehen wir. Mach die Tür auf, bitte. Ich steh ganz auf. Wann fängst du endlich an? Hallo? Huch! Nochmal, und diesmal bitte ohne Huch. Wirklich, also das hätte ich ja nicht gedacht. Nicht so erschreckend, Doris, sei ganz ruhig. Ja, geht's los? Hey, das ist das doch! Also. Würden Sie sich jetzt bitte etwas konzentrieren? Ja, ja. Was war das denn? Was habt ihr denn da gemacht, ihr Trottel? Genau, diesmal war ich es jedenfalls nicht. Ja, das kommt. Es geht weiter. It is a sad stuff. It is a sad stuff every day. It is a sad stuff. And then the world is okay. Hier steht auch wirklich nur Müll rum. Entschuldige, ich bin mal reingekommen, Doris. Es macht dir nichts, wenn du es nochmal machst. Du übst es ja nur. Oh, Doris. Ich will jetzt jedenfalls dabei sein, dass du keinen Fehler mehr machst. Bin auch ganz schön. Ja, ich hab's gehört. Kein Fehler, ja. Also, okay. Technik. It is a sad stuff. Hey, Doris, das ist noch super. Yeah. Ach, wirklich, dass du das so gut kannst. Oh. Das ist ja noch gar nicht vorbei. Ja, das tut mir leid. Friedrich, musste das sein? Ich wollte doch nur etwas Mut machen, weil es ja nicht so klappt hat. Ich gehe auch so. Besser so. Okay, noch ein Durchlauf. It is a sad stuff. It is a sad stuff every day. It is a sad stuff. Jetzt bin ich aus dem Takt gekommen. Das ist zu schwer. Das kann jedem mal passieren. Jetzt wollen wir es nochmal versuchen. Das ging ja schon ganz gut. Ich gehe jetzt auf mein Hotelzimmer, ja? Also ich habe genug von dem Stress, die anstrengende Reise und so. Also ich weiß nicht. Also mach das mal ohne mich. Achtung, es geht weiter. It is a sad story. Wieder meine Lieblingssendung, die Top 3 aus Christianien. Wollen wir mal gleich anschalten. Und hier noch kurz die aktuellen Hit-Paraden-Platzierungen im Juni. Auf Platz 3 finden wir die charmante Frauengruppe Le Trois Voir mit dem Song I Hate. Auf Platz 2 die prickelnde Neuentdeckung Priscilla Greenbaum mit dem philosophisch angehauchten Stück Start-Stop. It is a Start-Stop. Und auf Platz 1 die Super-Newcomerin Miss Ari Lane. Was? Auf Platz 1? Wer kauft sich denn so einen Schund? Alias Mathilde Newton mit ihrem Überraschungshit Tauben im Park. Endloses Verlangen nach reinkommenden Worten. Grrr, das ist ja wohl die Frechheit. Das geht ja wohl zu weit. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Ich weiß es nicht. Platz, versteck dieses doofe Telefon. Das. Ach, aus mit dem blöden Radio! Mist, jetzt weiß ich die Nummer nicht, was ich mache. Unwichtige Nummern werden nie. Ja, hallo, Doris, ich wollte nur kommen, um dir zu gratulieren. Zu na, mir gratulieren! Mir kann keiner mal gratulieren! Trösten müsstest du mich! Wieso, du bist doch auf Platz 2 in einer Woche auf Platz 1. Hättest du nicht schaffen können von 0 auf 1, das schafft dir niemand. Das schafft man ja nur super, duper Starts. Ja, danke, dass du mir das sagst. Wieso? Hat nur, wer auf Platz 1 ist. Moment, das war doch eine gewisse Miss Ari Lane, war das? Ja. Na, wenn das so eine super Newcomerin ist. Genau, alias Mathilde Newton. Was? Was sagst du da? Mathilde Newton, du hörst nicht genug Radio. Moment, mal anschalten. Na, hörst du die Stimme? Das ist die blöde Telefonnummer. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Diese Mathilde. Weißt du die Telefonnummer von mir? Sie hat mir angelogen. Sie hat mir gesagt, sie wäre absolut unbegabt, hätte sie gesagt. Und überhaupt, das ist ja überhaupt ein Ding. Macht die uns da Konkurrenz? Ah, ich hab sie gefunden. Was hast du gesagt? Ich sofort mit ihr telefoniere. Wo ist ihre Nummer? Was meinst du, was ich gerade tue? Hey, ich telefoniere doch gerade. Kannst du nicht telefonieren, wenn ich telefoniere? Musik Zeit. Bist zwar etwas älter, aber noch lange nicht so reich wie ich. Ich kann mir alles leisten. Ich werde eine Szene nach der anderen machen, bis du schwach bist und keiner mehr weiß, wer du bist. Alles nur von mir spricht. Jetzt habe ich erstmal Geld, das kannst du mir glauben. Platz 1 im Kristallien, was weiß, was mir das bringt. Und darf ich hier Werbeauftritte. Ja, etwas, vielleicht sogar etwas mehr als Platz 2 in Kristallien. Da kannst du natürlich sicher sein. Allerdings, ich werde auch noch ganz schön dran verdienen, jawohl. Jawohl. Yeah, doofe Schwester. Ach, freu mich doch für mich. Ja, ich freue mich. Wiedersehen. Diese Frau also wirklich. Der Chef hat doch nicht von ihr gedacht, dass sie uns so verrät. Wie steht's denn eigentlich mit der Werbung? Bekomme ich auch so viel oder zumindest eine ganze Menge? Ja, darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Du sollst für Puffbum-Badeflocken werben. Was für ein Ding? Puffbum-Badeflocken. Hier steht, schau. Hier ist die Mappe. Ja, das bringt dir 50.000 Netlandtaler. Das ist umgerechnet ungefähr 21.000 Cobblestone-Taler. Ist das alles? Ja, das reicht doch. Ja, ich brauch mehr, ich brauch viel mehr. Miss Eri Lane oder Mathilde Newton. Dieses Ekel ist sogar noch meine Schwester. Die verdient doch viel mehr, wenn sie sowas machen würde. Ja, das mag sein. Du bist eben nur auf Platz 2, hätte ich dich mehr anstrengen müssen. Ich hab mich angestrengt, aber du hast mir ständig die Aufnahmen vermiest. Jetzt bin ich auch noch schuld, oder wie? Platz 2 ist doch auch Erfolg. Vielleicht bist du ja nächste Woche auf Platz 1. Genau, ich werde sofort eine neue Single machen. Ja, wieso? Du hast doch gerade eine fertig gekriegt. Macht nichts, ich muss noch eine machen. Und zwar bis auf Platz 1. Jetzt bin ich erst bekannt. Jetzt muss ich doch erst kommen. Du hast ja noch nicht mal eine Maxi-Single zu deinem Start-Stop gemacht. Okay, du hast recht, die werde ich machen. Das bringt mir vielleicht auch noch etwas. Das ist eine Idee, auf die wird sie nicht kommen. Das ist nicht richtig nett, dass sie mich auf diese Idee gebracht hat. Wie könnte den alexandrischen Kronprinzen dazu veranlassen, dass er im Background-Chor von Starstop für die Maxi-Single singt? Das ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht, ob er das macht. Oh, wenn wir ihm genug bieten, dem alexandrischen Königshaus geht es nicht sehr gut finanziell. Ja, mit ein bisschen Bestechung geht alles. Du hast recht. Aber ich werde jetzt erstmal diese Firma hier mit diesem komischen... Wie hieß das denn? Dingsbums, Backwaren da. Naja, auch egal. Und dann noch eine Ladenkette. Eine Ladenkette in Südneppland hat was ja für eine Ladenkette? Ja, sie heißt Preisknall. Das ist ja ein verrückter Name. Die Ladenkette Preisknall. Machen Sie das als Idioten. Ja, aber diesmal für 80.000 Neplandtaler. Das sind schon gute 40.000 Neppland. Oh, das machst du erst jetzt? Ja, du musst unterschreiben. Hier. Moment, ich trau niemandem mehr, seit ich Geld habe. Tatsache, ich unterschreibe. Ja, hier ist der Stift. Hier auch noch? Ja, da auch noch. Aber hier oben muss ich auch noch unterschreiben. Stand da. Warte. Und ich als dein Produzent, ihr. Produzent, du? Hoho. Ja, ich habe die Rechte von Maximilian abgekauft. Jetzt muss ich aber erstmal diesen komischen Ladenkäse da abfangen. Mal sehen. Was? Wen willst du telefonieren? 7, die Ladenkette. 9. Ja, 2-. 3. Nein, so geht das nicht. Nochmal aus. Nein, ich finde das nicht gut. Ich möchte lieber statt Bau Wow singen. Ich finde, das kommt viel mehr raus und es betont mein Hang zum Freeze-Rock viel mehr. Versteht ihr nicht, was ich meine? Ich möchte das Ganze ganz frei singen. Und da kommt Wow viel besser als Wow, Bau. Das klingt viel gezwungener, dieses Bau. So, tut mir den Gefallen und spielt dann nochmal die letzten 10 Jahre Technik bitte, ja? Ja, das lassen wir weg. Oh, da kommt wer. Ja. Moment, Aufnahme ist tot. Ja. Hallo, liebe Schwester. Ich wollte dir nur gratulieren. Oh. Was willst du denn hier? Ich wollte dir nur für deinen Platz 1 gratulieren, ja. Das glaube ich dir nicht. Ich gucke auch ganz leise zu, wie eine neue hübsche Single. Ja, ich mache gerade den Titelsong zu meiner neuen LP, Freeze Rock. Bäh, was ist das für ein dober Titel? Freeze Rock, a full stop. Ja, das ist der Refrain. Geistreich. Bist du Papa fertig? Ja. Doris, du vermisst mir alles. Oh, das wollte ich nicht. Na, da bin ich mir aber nicht so sicher. Oh, Entschuldigung. Und überhaupt, du hättest mir auch Blumen mitbringen können. Wenn du mir gratulierst. Ja, da hast du recht. Bringst du eigentlich bald eine neue Single raus? Kann sein, wieso? Na, lass dich, ich das einfach ziehen, aber jetzt sei bitte ruhig, ja? Nochmal rein in die Aufnahme. Fußball. Doris, du willst mir gleich mal den Tee rübergeben? Ja, sicherlich nicht. Was? Pass doch! Ein schönes Kleid! Wenn du mir die Tasse aus der Hand reißt, kann ich auch nichts dagegen tun! Meine schreie euch doch nie so! Richtig! Du magst sie mehr als mich! Stimmt! Oh, das ist gemein von dir! Das finde ich komisch! Wer soll es denn komisch finden, das soll ich so toll finden! Gut, dann finde ich's toll! Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder ins Plattenstudio und gehe ein paar super Sachen auf und dann werdet ihr schon sehen. Das ist neu. Also temperamentvoll, was zu ihm ist. So. Ja, wie alt bist du eigentlich? Jo, Entschuldigung, ich wollte deinen Dialekt nachäffen. Ich bin so ungefähr 35. Ungefähr, so mit plus minus 5 so ungefähr. Nein, ich bin 35, das war nur mehr wie so Scherz. Du bist ja immer so schrecklich. Komisch. Ja, findest du mich ja, auch? Ja. Die Frau für Schläbe. Oh, danke. Oh, bitte. Ich meine, da bist du ja auch eigentlich alt genug zum Heiraten, hä? Jo, das finde ich schon, aber erstmal den richtigen Mann finden. Ja, der sitzt hier vor dir. Wo? Hier natürlich. Oh, du. Ja. Ach, die Idee ist gar nicht schlecht. Aber das musst du mir nochmal überlegen. So eine Heirat sollte ja gut überlegt sein. Oh, weißt du, ich habe da sowieso gerade so einen Termin beim Standesamt und da könnten wir ja vielleicht so übermorgen. Oh, bis dann habe ich mir das sicherlich überlegt. Jo, du bist eine entschlusskräftige Frau, bist du? Ja, danke. Und ich könnte auch eine Familie ernähren. Das wäre gut, ich meine, das könnte ich auch noch. Ach so, emanzipiert bist auch noch toll. Und Doris kommt ja als Putzfrau. Ich meine, was sind Tja, das will ich auch hoffen, ne? Weißt du, ich kann mir so schlecht unwichtige Namen. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt, so was Stummes. Oh, soll ich dir ein bisschen helfen? Ich klopfe dir auf den Rücken. Au. Ah ja, du hilfst mir. Ja, ich bin ihm freundlich. Ja, voll, das sollte wir auch begießen. Ich die Sachen packe für meine schöne Geschäftsreise, kann ich ein bisschen Radio hören. Die. Jo, Bibi. Ich bin's. Machst du mal das Radio aus? Was fällt dir eigentlich an, mir meinen Typen wegzuschnappen? Ich bin meine Schwester. Oh, ich sonst schnell ich den Kram. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Das ist... Oh, meine Liebste. Oh. Was ist denn mit dir passiert? Sie hat mir den Koffer an den Kopf geknallt. Ach nur, und deswegen machst du da Trara? Na, das hat ganz schön weh. Ja, recht dich doch. Ja, recht dich doch. So, nun ist wieder gut, jo? Warum packst du den Koffer? Bist du gleich mit mir ziehe? Na, ich wollte doch die Geschäftsreise machen. Welche Geschäftsreise? Habe ich ganz vergessen. Nach Kehr. Verstehen das nicht? Da laufen doch nur Gurus und Voodoos rum und so irgendein paar Alexandria. Oh, das macht nichts. Nee, ich habe da noch eine wichtige Besprechung mit meinem Produzenten. Ich möchte nämlich bei ihm jetzt kündigen und die Plattenfirma selber machen. Du machst dich selbstständig, verdienst dadurch mehr, oder wie? Ja, doch, sicher. Nee, Schluss. Das ist absoluter Quatsch. Du heiratest mich. Ich dich. Ich soll die heiraten? Du bist doch absolut unattraktiv. Ich bin größer als Doris. Nur weil du 3 cm größer bist als ich, musst du ja nicht gleich rumnörgeln. Aber ich bin doch viel schöner. Entschuldigung, musste niesen. Ja, okay, also als Hochzeitsgeschenk können wir dir ja vielleicht schenken. So ein paar Free Facelifting, so ein bisschen gratis. Ich gehe. Mach das. Die ist ja bescheuert. Ja, sicher. Und das weiß ich schon sehr lange. Ja, ich wusste es noch nicht so lange. Früher war ich ganz nett. So war ich noch nicht so. Ja, aber ich weiß, dass ich viel netter bin. Aber ich muss jetzt weiterpacken. Ja, ich glaube, das interessiert dich weniger, wie ich packe. Ja, ich gehe schon wieder. Ne? Okay. Dann machst du das Radio wieder an. Ja, was mal. Ja. So. Warte, ich trage den Koffer. Was hast du da alles reingeparkert? Auch nur das Wichtigste. Ah. Ja, oh, es ist schon spät. Also ich begleite dich dann noch zum Flughafen. Los. Ja. Ich will auch mitkommen. Was? Ja, ich sag mal Puh. Ja? Ja, wenn du willst. Ach was, du bleibst hier. Du kannst gefälligst Essen machen, wenn ich nach Hause komme, bin ich schließlich hungrig. Ich verfluche euch! Eure Ehe wird keine Stunde halten! Wir werden uns treu sein bis an unser Lebensende. Nicht wahr? Und ich hoffe, das kommt noch nicht allzu früh. Ich wünsche es euch und ich werde euch trotzdem sagen, keine Stunde hält das! Ja. Also bleib du mal hier und wir fahren jetzt. Komm, Jungs. Komm schon. Ja, ich komme.